Der Taumel der Judenheit in ihre Niederlage. Die Protokolle. Unsere Lage ist gar nicht so schlecht. Die ganz eigentümliche Verfasstheit der Antination bedingt für diese die Notwendigkeit, sich durch ihre Führer in aller Öffentlichkeit selbst als unser Feind zu überführen. Im Naivitätsstatus fassen wir uns vielleicht an den Kopf und fragen uns, ob die Führungsjuden denn Meschugge seien, sich in dieser Offenheit zu äußern. Eine Frage, die wir uns ja zuweilen auch in Bezug auf Moses, den Mordhetzer, stellen. Aber schon ein bescheidener Denkaufwand führt uns zu der Einsicht, dass wahrhafte Selbstzeugnisse der Judenheit, die diese als Satan kenntlich machen, weder dem Übermut geschuldet sind, noch aus Leichtfertigkeit, also zufällig, in Erscheinung treten. Sie setzen sich aus innerer Notwendigkeit. Als Geistwesen sind Juden, auch wenn sie, in Klammern noch, keine Menschen sind, in Klammern Karl Marx, Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein ist, bis in unsere Träume hinein, unendliche Bewegung des Geistes in der Frage, wer bin ich? Erst in der Antwort darauf lebt das Identitätsgefühl, das so wichtig ist wie unser Gleichgewichtssinn. Gilad Atzmon quält sich mit der Antwort. Schon der Titel seines Buches weist auf die wesentliche Problematik der jüdischen Identitätsschöpfung hin. Er bezeichnet das Subjekt derselben als »The Wondering Who«. Das ist eine Anspielung auf Ahasverus, den ewig wandernden Juden. Michael W. ist der Entstehung dieser Vorstellung nachgegangen. Er schreibt, Zitat, 1602 erschien in Deutschland eine lediglich 8 Seiten umfassende Broschüre mit dem Titel »Kurze Beschreibung und Erzählung von einem Juden mit Namen Ahasverus«. Sie erzählt die Geschichte des jüdischen Schusters Ahasverus aus Jerusalem, der bei der Kreuzigung Jesu zugegen war. Als Jesus sein Kreuz nach Golgatha trug, wollte er sich vor Ahasverus Haus ausruhen, wurde aber von diesem vertrieben. Zur Strafe verfluchte ihn Jesus, auf ewig barfuß die Welt zu durchwandern. Dieses Buch, oder besser Heft, entwickelte sich zu einer Art Bestseller, so wie es rund 300 Jahre später auch die Protokolle taten. Die Sage von Ahasverus verbreitete sich enorm. Zwar versuchten einzelne Theologen und Wissenschaftler, auf die Unsinnigkeit einer solchen Legende hinzuweisen, jedoch ohne nennenswerten Erfolg. Es entstanden zahlreiche Geschichten um Ahasverus bzw. Ahasver, die ihn aus dem theologischen Kontext zunehmend lösten und sich auf die Unsterblichkeit und ewige Wanderschaft konzentrierten. Ahasvers Geschick wurde in der Tradition als Paradigma des Schicksals seines Volkes verstanden und die Rastlosigkeit als eine Eigenschaft aller Juden interpretiert. Zitat Ende. Aus Michael W. Gefährliche Fiktion, die Protokolle der Weisen von Zion, Hamburger Skripte, Folge 3, Seite 14. Hier ist zu verweilen. In Anführungszeichen normale Völker und Nationen gewinnen ihr Identitätserlebnis in der Heimat im Sinne eines gemeinschaftlich selbstgestalteten Lebensraumes, Soziotop, in dem sich jeder einzelne Eingeborene als zugehörig zum beheimateten Volk erfährt, von dem er weiß, dass es diese Heimat als Kulturwelt und damit sich selbst geschaffen hat. Das, in Anführungszeichen, auserwählte Volk hingegen ist heimatlos. Damit nicht genug. Juden sind als solche geprägt in dem Bewusstsein, dass, wo immer sie sich aufhalten, sie in der Fremde sind. Jegliche Assimilation an ihre Umgebung und erst recht die biologische Vermischung mit der eingesessenen Bevölkerung gelten als Todsünde. Völker als Geistwesen sind nicht ohne dauerndes Identitätserleben. Die Juden würden ohne explizite Verlautbarungen über sich selbst nicht wissen, wer sie sind. Ohne diese Ansage wären sie weder Subjekt noch Macht und schon gar nicht, ihrer heilsgeschichtlichen Bestimmung gemäß, Satan und als solcher die Weltmacht, der Fürst dieser Welt. Sie wären längst nicht mehr. In der Geschichte verschollen, wie die Hethiter, die Hyksos und hunderte anderer Völker. Diese Einsicht begründet die Gewissheit, dass die Protokolle der Weisen von Zion ein authentisches Selbstzeugnis der Judenheit sind. Der von Jahwe befohlene Griff nach der Weltherrschaft muss gedacht sein, ehe er ausgeführt wird. So sind die Protokolle in erster Linie eine praktische Handreichung zur Konkretisierung und Vereinheitlichung ihres Volkswillens genau in dem Sinne, den Nahum Goldmann in Vergleichung mit dem deutschen Volkswillen bestimmt hat. In zweiter Linie sind sie ein Unternehmen zur Einschüchterung der Goyim, indem sie die Geschicklichkeit der Judenheit als unbezwingbare Macht erscheinen lassen. Auf denkwürdige Weise ist dieses Einschüchterungspotenzial des, in Anführungszeichen, Tieres in der Offenbarung des Johannes hervorgehoben. Zitat: Und die ganze Erde wandte sich staunend dem Tiere zu. Sie beteten den Drachen, in Klammern den Verstand, an, weil er dem Tier, der Judenheit, die Gewalt verliehen hatte, und auch das Tier beteten sie an und sprachen: Wer ist dem Tier gleich, und wer vermag mit ihm zu kämpfen? Zitat Ende. Offenbarung 13, 3-4. Der Eindruck, den die Protokolle bei den Völkern hinterlassen, ist aber, wenn die Einschüchterung nicht greift, so verheerend für die Judenheit, dass deren soziale Existenz von dem Gelingen einer raffiniert angelegten Mimikrie-Operation abhängt. Es muss der plausible Verdacht gestreut werden, dass es sich bei den Protokollen um eine Fälschung handele. Den Rest übernimmt dann die wesensmäßige Gutmütigkeit jener Völker, die zu einem Gott beten, der seine Geschöpfe liebt. Diese können sich nämlich dieses Maß an Bosheit an einem Volk als solchem, wie es ihnen an der Judenheit begegnet, beim besten Willen nicht vorstellen. Die Völker werden so in einen hybriden Bewusstseinszustand versetzt. Das Zeugnis des Geistes, Hegel, sagt ihnen, dass die Protokolle den Anschlag der Judenheit auf die Völker zutreffend beschreibt. Ihr Gerechtigkeitssinn aber verbietet es ihnen, bei der unsicheren Beweislage die Judenheit eines Verbrechens wider die Völker für überführt zu halten. Auch in diesem Bereich des allgemeinen Bewusstseins wird sich schon bald eine Klärung vollziehen. Dem jüdischen Gefasel von der Fälschung ist zuallererst eine Sachverhaltsdarstellung entgegenzusetzen. Ich entnehme sie hier aus dem Handbuch der Judenfrage von Theodor Fritsch. Zitat: Die Protokolle enthalten das Programm der internationalen jüdischen Geheimregierung, der Weisen von Zion. Nach jüdischer Auffassung sind die Protokolle geeignet, Zitat, zur Begehung von Verbrechen anzureizen, die Sittlichkeit zu gefährden, das Schamgefühl gröblich zu verletzen, eine verheerende Wirkung auszuüben oder sonst wie groben Anstoß zu erregen, Zitat Ende. In der Tat eine vortreffliche jüdische Selbstkritik. Die erste Veröffentlichung der Protokolle Zions geschah 1901 durch den Russen Butmi unter dem Titel »Die Feinde des Menschengeschlechtes«. 1905 erfolgte eine zweite Veröffentlichung seitens des Russen Nilus. Beide Schriften wurden mehrfach aufgelegt, aber erst 1917 erfolgte eine erste Beschlagnahme der Nilusschen Ausgabe durch den Juden Kerensky. Fußnote: Kerensky war der nach der Februarrevolution 1917 an die Macht gelangte jüdische Ministerpräsident Russlands, der im Oktober 1917 von Lenin weggeputscht worden ist. Ende der Fußnote. Die Nilus-Ausgabe des Jahres 1911 wurde 1919 unter dem Titel »Die Geheimnisse der Weisen von Zion« von Gottfried zur Beek deutsch herausgegeben. Anmerkung: Als Faksimile erhältlich beim Verlag der Schelm, Leipzig. Diese Veröffentlichung rief das Weltjudentum auf den Plan. Es erklärte die Protokolle für Fälschungen, für das Machwerk eines Wahnsinnigen. Dennoch wartete es bis zum Jahre 1933, ehe es gerichtlich gegen die Protokolle vorging. Es kam zu einem Prozess in Bern, der einer klaren Entscheidung aus dem Wege ging und die Unechtheit der Protokolle nicht nachweisen konnte. Die Frage, echt oder unecht, ist in Wirklichkeit gar nicht das Entscheidende. Maßgebend ist nur der intelligible Inhalt der Protokolle. Der aber ist jüdisch und trägt in allen Teilen das Gepräge talmudischer Welt- und Lebensauffassung und den Stempel echt jüdischer Denkungsart und stimmt mit dem sonstigen jüdischen Schrifttum überein. Das von deutscher Seite für den Berner Prozess ausgearbeitete Gutachten Fleischhauers vermochte über die Entstehungsgeschichte der Protokolle Abschließendes zu sagen. Die Protokolle sind nicht auf dem ersten zionistischen Kongress zu Basel 1897 entstanden, sondern enthalten ein vom Bnei-Brit-Orden auf einem gleichzeitigen Kongress zu Basel 1897 beschlossenes Weltherrschaftsprogramm, das unter Benutzung des 1864 erschienenen Buches des jüdischen Freimaurers Joly Gespräche in der Unterwelt zwischen Machiavell und Montesquieu entstand. Der von den Juden behauptete Zusammenhang der Protokolle mit der Judenkirchhofszene in Goethes Roman Biarritz besteht nicht. Joly wie Goethe benutzen vielmehr unabhängig voneinander ein älteres, bei den Rabbinern Russlands umlaufendes jüdisches Geheimdokument, Rede eines Rabbiners über die Goyim, das 1900 von dem österreichisch-tschechischen Abgeordneten Bresnowski in seiner Schrift Die jüdischen Krallen bekannt gemacht und auf Judas Betreiben 1901 in Prag beschlagnahmt wurde. Der Urtext der vorliegenden Protokolle wurde unter Benutzung der Dialoge Jolys in den 1890er Jahren in dem von dem fanatischen Vorkämpfer des Symbolzionismus Achat Ham gegründeten Odessa Geheimbund Bnei Moshe, Söhne Moses, fertiggestellt und erhielt dabei die Form der Sitzungsberichte und der wiederholt vorkommenden persönlichen Anrede. Dem Leiter der russischen Okrana, Ratschkowski, gelang es, Einsicht in die dem Bnei-Brit-Kongress vorgelegten Protokolle zu nehmen und sie in fliegender Eile schriftlich zu fixieren. Doch fanden sie erst einige Jahre später die notwendige Würdigung durch die Veröffentlichung Butmis, der in ihr zu der charakteristischen Unterschriftsklausel, unterzeichnet von den Repräsentanten Zions des 33. Grades, bemerkte, nicht zu verwechseln mit den Vertretern des Zionismus. Das jüdische Geschrei über die Unechtheit der Protokolle hat inzwischen zu einem talmudisch spitzfindig verkleideten halben Geständnis der Echtheit der Protokolle geführt, wie eine amerikanische Stimme beweist. Zitat: Die Frage der Echtheit dieser Protokolle ist ganz unwichtig und kann höchstens Geschichtsforscher interessieren. Denn was wäre mit ihrer Echtheit schon bewiesen? Nichts anderes, als dass eine Gruppe von Menschen nach Weltherrschaft trachtet. Aber welches Volk gab sich einem solchen Traum zu gewissen Zeiten nicht hin? Zugegeben also, dass bestimmte Führer Israels diesen Gedanken verfolgten, was würde das schon besagen? Zitat Ende, Ende des Gesamtzitats. Für die Echtheitsfrage ist es aber völlig bedeutungslos, wer die Protokolle verfasst hat. Entscheidend ist, dass in ihnen die von Moses eingepflanzte Sehnsucht der Judenheit nach Erlangung der Weltherrschaft widerklingt und der Text die unendlich vielen Judenseelen wie ein Magnet die Eisenmoleküle auf die Nord-Süd-Achse auf die praktischen Schritte hin zur vermeintlich erlösenden Weltmacht ausrichtet. Die Judenheit bildet so auch im Praktischen ein innengeleitetes Weltnetz. Zitat: Jeden Tag wird das Netz, welches Israel über den Erdboden wirft, sich weiter ausbreiten, und die erhabenen Prophezeiungen unserer heiligen Bücher werden in Erfüllung gehen. Zitat Ende. Isaac Adolf Cremieux. Juden in unbestimmter Vielzahl schöpfen ihre Identität aus ihrer Entscheidung, diesem Netzwerk anzugehören. Dann wissen sie auch, was sie in ihrem jeweiligen Handlungsraum zu tun haben, um diese Zugehörigkeit in Wirklichkeit zu überführen. Der Versuch des von der rachsüchtigen Judenheit in Nürnberg ermordeten Alfred Rosenberg, die Protokolle dem deutschen Volk als Judenspiegel zu reichen, musste fehlschlagen, weil er die Judenheit in ihrem Wesen als das Nein zum Leben der Völker, gleich Satan, nicht erkannt hatte. Alles, was er über die Judenheit zu sagen wusste, ist in dem einen Satz im Vorwort zur ersten Auflage seines Buches »Die Protokolle der Weisen von Zion und die jüdische Weltpolitik 1923« enthalten. Zitat: Instinkt. Uralter Wüsteninstinkt wirkte hier mit. Rassische Inzucht und eine jahrtausendealte Erziehung, einen Plan durchzuführen, welcher in den Protokollen der Weisen von Zion 1897 zu Basel niedergelegt wurde. Zitat Ende. Gibt es von Unsinn eine Steigerungsform? Das ist genau die Art der Auseinandersetzung, die der Judenheit zu ewigem Leben verhilft. Sie findet keinen Widerhall im deutschen Volksgeist, weil sie die Unwahrheit sagt. Wir haben da noch eine offene Baustelle. Rosenberg war ja nicht nur dieses Einzelwesen, das wir alle sind. Er galt als der philosophische Kopf des Nationalsozialismus. Was die Judenheit als Volk ist, erfährt sie von ihren Feinden sowie aus ihren Geschichtsbüchern, als welche die Tora auch für nicht gottesgläubige Judenstämmlinge gilt. In einer sich schnell wandelnden, vom Rationalismus geprägten Welt bedarf der Jewish Mindset der Fortschreibung und Anpassung an die Gegebenheiten der Moderne. Das ist die Aufgabe der weltlichen Führer der Judenheit. Was sie vom jüdischen Volksgeist aussagen, ist dieser Volksgeist. Die Botschaft materialisiert sich nicht nur in anschaubaren Werken wie bei den normalen Völkern. Sie muss in Worten erscheinen. Es kommt auf diese offenbarende Existenz an. Wie könnte sie anders in das Bewusstsein der Israeliten eintreten? Da diesem Volk die institutionelle Verfasstheit in räumlicher Einheit abgeht, ist es mehr als andere Völker auf die Vereinheitlichung durch die Äußerungen anerkannter Leitfiguren des Volkes Israel angewiesen. Es ist undenkbar, dass ein einzelner Jude in diese Stellung als Sprecher einrücken kann, der sich in Widerspruch setzt zu den Volksurkunden, als da sind Tora, Talmud und Schulchan Aruch. Denn diese sind der einzig verlässliche Bezugspunkt für die Ausfüllung des Jüdischseins und werden als dieser auch von Juden verteidigt, die sich nicht als orthodox, sondern als säkulär verstehen. Atzmon hat dieses Adhäsionsverhalten eindrucksvoll beschrieben. Er verfehlt allerdings den entscheidenden Gesichtspunkt, obwohl er ihn ausdrücklich benennt. Würden die Juden, wie es Atzmon verlangt, ihren Gott hinter sich lassen, wären sie nicht die freien Schöpfer ihrer selbst. Sie wären dann einseitig mit dem konfrontiert, was ihre Feinde als jüdisch sein verstehen. Dem hätten sie nichts mehr entgegenzusetzen. Sie sind ja die Gemeinheit gegen die Goyim schlechthin. Diese haben in den Juden ein klar bestimmtes Feindbild, das auf ein entkerntes Judentum umso zerstörerischer zurückwirken muss. Mit der Tora im Rücken können sie glauben, mit ihrer Negativität ihrem Gott gefällig zu sein. Sie können sich einbilden, als Besitzmittler Jahwes die Reichtümer der Völker an sich zu bringen, um die Städte seiner Füße, Jerusalem, herrlich zu machen. Als Räuber im Auftrag ihres Gottes sind Juden sittliche Wesen, wie englische Freibeuter angesehene Bürger ihres Landes waren, wenn sie einen königlichen Freibrief für die Ausübung ihrer Raubzüge vorweisen konnten und ihre Beute mit der Krone teilten. Es ist der Begriff der Sittlichkeit, dem Willen Gottes zu leben. Jedoch ohne ihren Gott wären sie auch in der Selbstwahrnehmung nichts Besseres als gemeine Diebe und Betrüger. Sie würden sich plötzlich mit den Augen ihrer Feinde sehen. Wie schrecklich das ist, erfährt gegenwärtig das deutsche Volk, von dem einige meinen, dass es sich selber abschaffe. So sind die unübersteiglichen Verschanzungen beschaffen, die vor einem Juden liegen, der zur allgemeinen Gerechtigkeits-, Menschen- und Wahrheitsliebe durchdringen will. Vergleiche Fichte, Werke, Band 6, Seite 150. Ist man sich darüber im Klaren, was man den Juden antut mit der Zumutung, sich dem Maßstab der allgemeinen Gerechtigkeits-, Menschen- und Wahrheitsliebe anzubequemen? Dieser Maßstab wirkt ja nicht nur bei der Beurteilung künftigen Verhaltens. Die ganze jüdische Vergangenheit müsste von den Juden selbst danach beurteilt werden. Sie müssten sich selbst als Satan bekennen. Die Protokolle der Weisen von Zion sind die Fortschreibung des Mosaismus in das Industriezeitalter. Zwar sind sie nicht zurückführbar auf einen anerkannten Sprecher der Judenheit, gleichwohl sind sie authentisch in dem hier dargelegten Sinne. Sie sind eine eindrucksvolle Vollzugsmeldung an Jahwe. Wie Ulrich Fleischhauer als Gutachter im Berner Prozess um die Echtheit der Protokolle zeigen konnte, kann jeder Jude angesichts des Erreichten, wie es in den Protokollen dargestellt ist, nicht nur stolz, sondern auch beruhigt sein. Beruhigt deshalb, weil der Judenheit attestiert ist, den Befehlen Jahwes zur Ausplünderung und Beherrschung der Goyim vollumfänglich nachgekommen zu sein. Diese inhaltliche Anlage der Protokolle bedient das Verlangen der Judenheit nach Selbstvergewisserung, das heißt nach Bestätigung auf dem richtigen, von Jahwe gewiesenen Weg voranzuschreiten. Ihre Durchschlagskraft beziehen sie aus ihrer unmittelbaren Praxistauglichkeit im Europa der Moderne. Sie taugen dazu, die Welt, wie sie ist, aus dem Wirken Jahwes zu deuten, und sie taugen in besonderem Maße dazu, aufzuzeigen, was in dieser Richtung von der Judenheit wie noch zu tun ist. Sie öffnen die Augen nach allen Richtungen, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Weltjudenheit hat ganze Rudel von Bauchrednern in Bewegung gesetzt, um die Protokolle als Fälschung darzustellen und als antisemitisches Machwerk zu verbellen. Ein Muster ohne Wert dieser Kampagnenschriftstellerei ist die bemühte Arbeit eines Philosophiestudenten namens Michael W., die im Dunstkreis der Linkspartei unter dem Titel »Gefährliche Fiktion – Die Protokolle der Weisen von Zion« erschienen ist. Im Vorwort heißt es, Zitat, »Die Protokolle der Weisen von Zion, Ende des 19. Jahrhunderts im Umfeld des russischen Antisemitismus entstanden, sind eine dieser Fälschungen mit fatalen Folgen. Sie schildern eine angebliche jüdische Weltverschwörung und greifen dabei auf jahrhundertealte Traditionen und Verschwörungsglauben zurück. Schnell avancierten die Protokolle zum weltweiten Bestseller und fungierten als wirkungsvolles Propagandamaterial der Nationalsozialisten. Das Jahr 1945 bedeutete jedoch keineswegs das Ende der Protokolle. Sie leben unter anderem in offenen und verdeckt arbeitenden rechtsextremen Kreisen fort, die eine bizarre Mischung aus Esoterik, Verschwörungstheorie, Revisionismus und UFO-Glauben bilden. Zitat Ende. Es bestätigt sich, dass die Lüge auch immer ein Körnchen der Wahrheit transportiert. Indem sie die Wahrheit bekämpft, muss sie diese irgendwie kenntlich machen. Bei W. scheint sie auf in der Feststellung, dass die Protokolle, Zitat, schnell zum weltweiten Bestseller avancierten. Zitat Ende. Das Wesen des Bestsellers ist das Aha-Erlebnis, das er dem Leser vermittelt, der unverhofft sich bestätigt findet in einem Wissen, das er im Ungefähren schon hat, das aber gesellschaftlich diskriminiert ist. Er liest mit dem behaglichen Gefühl, wusste ich's doch. Atzmon bringt das jüdische Dilemma auf eine knappe Formel, Zitat, »So sehr sie darauf bestehen, sich zu lieben für das, was sie denken zu sein, hassen sie sich für das, was sie tatsächlich sind.« Zitat Ende. Atzmon sieht darin, völlig zu Recht, die ultimative Tragödie der Judenheit. In seinem Satz liegt das, was hier entwickelt worden ist. Je mehr sie die Wahrheit, dass Jahwe Satan ist, erkennen, desto weniger werden sie sich lieben für das, was sie denken zu sein. Denn sie werden immer klarer denken, dass sie als das auserwählte Volk Satans selbst sein realweltliches Dasein sind.